Aufgabe 6 und 7. Guten Tag, Herr Bachmann. Schön, dass Sie heute schon kommen konnten, um sich meine Wohnung anzusehen. Ich möchte wirklich bald einziehen. Am liebsten in einer Woche. Da kann es nicht schnell genug gehen mit der Renovierung. Das kann ich gut verstehen, Frau Krämer. Wir tun unser Bestes, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Aber zunächst wollen wir uns genau ansehen, was alles zu tun ist. Aber natürlich, kommen Sie. Ich zeige Ihnen erst einmal die beiden Zimmer, in denen unbedingt ein neuer Bodenbelag verlegt werden muss. Dann schauen wir uns den Boden mal genau an. Aha, das ist schon mal gut, dass es keinen alten Bodenbelag gibt. Dann brauchen wir auch keine Demontagearbeiten und keinen Abtransport. Mirek, notier das bitte. Wunderbar. Das heißt, die Arbeiten können dann noch schneller durchgeführt werden, nicht wahr? Nun, lassen Sie uns bitte zuerst den Unterboden prüfen. Es kann sein, dass es doch einige Unebenheiten gibt, die wir vorher noch ausgleichen müssen. Mirek, kannst du bitte den Boden genau überprüfen? Hier ist die Ausrüstung dafür. Vergiss nicht, die Feuchtigkeit zu prüfen. Wird sofort erledigt, Meister. Gut, machen Sie nur. Schauen Sie, in diesen beiden Zimmern möchte ich gern einen guten Bodenbelag. Was empfehlen Sie mir da? Nun, da empfehle ich Ihnen einen guten Laminatboden. Ich habe Ihnen ein paar Muster mitgebracht. Schauen Sie sich diese doch in Ruhe an, während ich die Räume ausmesse und eine Skizze erstelle. Mirek, kannst du bitte die Maße der beiden Zimmer hier aufschreiben? Notiere auch, dass der Boden abzuschleifen ist. Und mach bitte auch Fotos von den beiden Räumen. Das mache ich sofort, Herr Bachmann. So, Frau Krämer, die Räume sind nun ausgemessen. Die Bodenprüfung hat ergeben, dass es einige Unebenheiten im Estrich gibt. Diese müssen großflächig abgeschliffen werden, bevor wir das Laminat verlegen. Aber keine Sorge, das ist schnell erledigt. Ach gut, wenn Sie meinen. Ich möchte ja auch, dass alles akkurat gemacht wird. Genau, deshalb müssen wir den Boden gut vorbereiten. Und eine gute Nachricht. Die Bodenprüfung hat ergeben, dass der Boden trocken ist. So können wir eine normale Dämmung verlegen. Diese Trittschalldämmung gleicht die Unebenheiten dann komplett aus. Welcher Laminatboden gefällt Ihnen denn am besten? Also, ich entscheide mich für das Laminat Eichegrau im Landhausstil. Das passt wunderbar zu meinen hellen Möbeln. Eine sehr gute Wahl. Dieses Laminat hat eine Stärke von 10 mm. Die einfache Dämmung ist ca. 2 mm dick. Mirek, kannst du noch die Türen ausmessen? Schreib dann die Maße der Türen und den Abstand zum Boden auf. Wir müssen prüfen, ob die Türen gegebenenfalls noch gekürzt werden müssen. Ach, daran hatte ich nicht gedacht. Woran man aber auch alles so denken muss. Aber Frau Krämer, das ist unsere leichteste Übung. So, jetzt schauen Sie sich noch die Muster für die Randleisten an. Welches Modell gefällt Ihnen? Mirek, hast du schon alles zur Bodenprüfung notiert? Ja, der Boden ist nicht ganz eben. Es gibt Unebenheiten von 2 bis 3 mm. Dann ist großflächiges Abschleifen erforderlich. Schreib bitte noch auf, welches Laminat Frau Krämer ausgesucht hat. Und notiere auch, dass wir die einfache Dämmung von der Firma Fluxböden nehmen. In der Stärke 2 mm. Später berechnen wir die genaue Menge. Mache ich, Herr Bachmann. Also Laminat Eiche Grau in Echtholzoptik für beide Räume. Gut, und wenn du fertig bist, schau dir die Türen an. Prüf dabei, womit sie lackiert sind und nimm eine Probe. So, Frau Krämer, welche Fußleisten möchten Sie gern haben? Und wie hoch sollen sie sein? Ich empfehle Ihnen, Leisten von mindestens 3 cm zu nehmen. Nun, ich möchte natürlich auch die Leisten in Eiche Grau. Das steht schon mal fest. Und was die Höhe angeht, also ich denke 4 cm wären gut. Aber sie sollten nicht zu dick sein, damit ich die Möbel möglichst nah an die Wand rücken kann. Gut. Und wie finden Sie diese Leisten? Perfekt. Die gefallen mir. Sehr gut, Frau Krämer. Da haben wir also schon die passenden Leisten. In einer Stärke von 20 mm. Mirek, schreib die Maße der Leisten auf und notiere das Modell. Sehr schön. Jetzt zum Thema Türen. Sehen Sie, die Farbe ist wirklich nicht schön. Viel zu dunkel für diese Wohnung. Ich möchte sie alle viel heller haben. Eine gute Idee. Helle Türen lassen die Wohnung auf jeden Fall größer erscheinen. Ich habe einen Katalog mit Farbmustern von Lacken dabei. Einen Augenblick. Hier, schauen Sie sich...